Erster, ich habe euch das gesagt, damit ihr nicht den Glauben verliert, wenn sie euch aus der Synagoge ausschließen. Zweiter, es wird eine Zeit kommen, in der jeder, der euch tötet, glauben wird, dass er damit Gott dient. Dritter, sie werden das tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Vierter, ich habe euch das aber gesagt, damit ihr euch daran erinnert, wenn diese Zeit kommt, dass ich es euch vorausgesagt habe. Ich habe es euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich ja bei euch war. Fünfter, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Sechster, weil ich euch das aber gesagt habe, seid ihr jetzt sehr traurig. Siebter, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gehe, kommt der Fürsprecher nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch schicken. Achter, und wenn er kommt, wird er die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überzeugen. Neunter, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Zehnter, von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Elfter, und von Gericht, weil der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Zwölfter, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht verstehen. Dreizehnter, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch die ganze Wahrheit zeigen. Denn er wird nicht von sich selbst sprechen, sondern nur das sagen, was er hört, und er wird euch verkünden, was in Zukunft geschehen wird. Vierzehnter, er wird mich ehren, denn er wird das nehmen, was mir gehört, und es euch verkünden. Fünfzehnter, alles, was der Vater hat, gehört mir. Darum habe ich gesagt, dass er von dem nimmt, was mir gehört, und es euch verkünden wird. Sechzehnter, in kurzer Zeit werdet ihr mich nicht mehr sehen, und dann wieder in kurzer Zeit werdet ihr mich sehen. Siebzehnter, da fragten einige seiner Jünger einander, was meint er damit, wenn er sagt, in kurzer Zeit seht ihr mich nicht mehr, und dann wieder in kurzer Zeit werdet ihr mich sehen? Und auch, ich gehe zum Vater. Achtzehnter, sie sagten, was bedeutet das mit der kurzen Zeit? Wir verstehen nicht, was er sagt. 19. Jesus wusste, dass sie ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen, ihr unterhaltet euch darüber, dass ich gesagt habe, in kurzer Zeit seht ihr mich nicht mehr, und dann wieder in kurzer Zeit werdet ihr mich sehen. 20. Ich versichere euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. 21. Eine Frau hat Schmerzen, wenn sie ein Kind bekommt, weil ihre Zeit gekommen ist. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr an die Schmerzen, wegen der Freude, dass ein Mensch geboren wurde. 22. So habt auch ihr jetzt Kummer, aber ich werde euch wiedersehen, und dann werdet ihr euch freuen. Niemand wird euch diese Freude nehmen können. 23. An diesem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Ich versichere euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, wird er es euch in meinem Namen geben. 24. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist. 25. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es wird eine Zeit kommen, in der ich nicht mehr in Bildern zu euch sprechen, sondern euch offen vom Vater berichten werde. 26. An diesem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. 27. Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott gekommen bin. 28. Ich bin vom Vater gekommen und in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater. 29. Seine Jünger sagten, schau, jetzt sprichst du offen und nicht mehr in Bildern. 30. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. 31. Jesus antwortete ihnen, glaubt ihr jetzt wirklich? 32. Schaut, es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der ihr zerstreut werdet und jeder seinen eigenen Weg geht und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, weil der Vater bei mir ist. 33. Das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr Schwierigkeiten haben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden.